Ey! Ey? Was? Du hast gerade in der Firma angerufen. In welcher Firma? In Firma. In welcher Firma? Firma von meinem Bruder. Ja und? Du hast ihn verarscht, weißt du? Ja und? Ich habe über ISDN deine Nummer jetzt. Ja und? Du meine jetzt auch. Ja und? Wer bist du, du Spasti? Wer bist du denn? Ich bin Peter. Du bist Peter? Ja. Ein Kartoffel? Nee, Inder. Ein Inder? Ja. Ah, ein Inder? Ja. Ich hasse die sowieso, diese schwarzen Menschen. Was bist du denn? Fidschi? Was? Bist du Fidschi? Ich bin ein stolzer Kanake. Was denn? Was ist denn? Kanaken sind alle Ausländer. Nein, nein. Natürlich, Mann. Meinst du nur Türken sind Kanaken oder was? Nein, nein. Ja, was bist du denn? Kanaken gehören alle Male dazu, weißt du? Was bist alle, die ja, was bist du denn? Außerhalb von Deutschland so, aber nicht so die Bundis und so die Niggers. Alter, was bist du denn? Türkei und Griechenland, Russland, España, Holland, egal, Français. Ey. Ja. Wer? Hm? Wer? Kanaken, Mann. Nein, wer das wissen will? Was? Wer das wissen will? Deine Mama. Nee. Ja, doch. Digga, wo ist denn das Messer? Was für Messer? Hä? Was ich bei deiner Geburt die Nabelschnur abgeschnitten hab. Du mein Vater? Nee. Aber ich war der Doktor, ich wollte dich wieder reinschieben, aber ging nicht, Digga. Wieso das? Ja, warst zu groß schon. Ja, ich weiß jetzt zu groß Schwanz. Hä? Zu lang, weil du hast ja, genau. Schwanz gezogen, dann ganz lang geworden. Ja. Aber egal, wir weichen von Thema, weißt du? Aber bist du W oder M? Was? Bist du W oder M? Ja. Das kenne ich. IRC. Internetradio. Ich weiß, wer du bist. Du bist Hums. Nee, bin ich nicht. Hey, Spasti. Ja? Hey, was geht, du Biatch? Hallo? Ja. Bist du blöd? Nee, ich bin gerade am Bad. Ich lege jetzt auf, ne? Nee. Doch. Rote Kugel. Ja, ich weiß, dass du das bist, du Affenkopf, Mann. Oh, nee. Und du bist eine Kartoffel, bist du nämlich. Du bist ein scheiß Ausländer. Du bist Kartoffel. Du bist gar nichts Ausländer. Du der Kugel wäre gerne Ausländer. Aber in die Hosen geschissen, wo der Bulle ihn durch die Tür getreten hatte bei Raute Musikgeburtstag, ne Kugel? Da hat der Bulle ihn gepackt und Kugel hat geweint. Soll ich dir schicken? Was? Ich hab deine Mom letztens so um 11 Uhr nachts angerufen. Echt? Da darfst du aber Party machen. Ja. Deiner Freundin über. Okay, Digga, ne? Mach's gut dann, ja? Und grüß deine Frau und meine Kinder. Tschüss. Ja, ja. Gib mal eine raute Kugel und sag mal, dass er aber wirklich Angst hatte, wo er von den Pollen durch die Tür geflogen ist.